Heute sehen wir blau so wie noch nie. Schießen uns in andere Galaxien. Und mein Doktor hat mich gewarnt vor diesen Großraum-Disco-Therapien. Doch ich geb ihm keine Garantie, denn dafür bin ich viel zu selten clean. Scheißegal, was er zu mir sagt. Großraum-Disco-Therapie. Heute sehen wir blau so wie noch nie. Schießen uns in andere Galaxien. Und mein Doktor hat mich gewarnt vor diesen Großraum-Disco-Therapien. Doch ich geb ihm keine Garantie, denn dafür bin ich viel zu selten clean. Scheißegal, was er zu mir sagt. Lost Case, ja, ich weiß, ich hab'n Schaden. Lifestyle, jede Woche Freitagabend. Komm mit, stay, ist bitte keine Fragen. Viel Shots und wir stürmen diesen Laden.